Der Baum steht noch, er hält sich noch fest an der Decke. Unser Baum zu Hause steht auch noch. Meine Frau sagt dieses Jahr, das als Baum zu bezeichnen, wäre ein Affront. Bonsai wäre schon treffender. Aber wenn man als Schwabe Weihnachtsbaum kaufen geht, dann, naja. Der Hinweis zu Beginn deswegen, weil ich mir erlaubt habe, als Thematik für diese heutige Andacht nochmal eine Woche zurückzugehen. Nochmal einzusteigen in die Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, eine Woche Abstand ist noch nicht allzu viel und da kann man das nochmal riskieren. Zumal die Bäume ja noch stehen und uns immer noch an dieses Geschehen erinnern. Ihr kennt es sicher entweder aus eigenem Erleben, auch wenn es vielleicht schon etwas länger her ist. Wir haben das heute früher gehört, da gab es ja Jahreszahlen, die für manche pränatal sind, 1960 oder vielleicht noch länger zurückliegend. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ihr mal gefragt wurdet, was willst du denn mal werden? Denkt die etwas Jüngeren, die erinnern sich sehr wohl daran. Was willst du denn mal werden? So werden die Kleineren von den Größeren sehr häufig gefragt. Und die, die fragen, jo, da gibt's genügend davon. Oma, Opa, Tante, Onkel, Mama, Papa, irgendwann mal der Pfarrer oder der Prediger noch im Gottesdienst, der Lehrer. Jeder will wissen, was willst du eigentlich mal werden? Kinder haben da meistens eine relativ, ja, kreative Antwort parat. Oder auch nicht so kreativ. Da kommt dann Lokomotivführer, da kommt Feuerwehrmann, da kommt Astronaut, da kommt aber auch Putzfrau, da kommt Balletttänzerin, Lateinlehrerin habe ich bisher noch vermisst, das ist, glaube ich, nicht so der Renner. Aber erstaunt hat mich vor einiger Zeit mal so ein Knirps, bei dem ich mich auch mal unbeliebt machte und gefragt hatte, was willst du denn mal werden? Da stellt er sich so hin im Brustton der Überzeugung, Hände in die Hüfte und sagt, arbeitslos. Da dachte ich, Junge, wenn du so weitermachst, dein Traum kann in Erfüllung gehen. Was willst du mal werden? Arbeitslos. Da war ich baff. Mit allem hatte ich gerechnet, aber nicht mit dieser Antwort. Was willst du mal werden? Manche Antwort auf diese Frage überrascht uns sicherlich hier und da. Und wenn ich mich jetzt zurückversetze in die Zeit der Geburt Jesu, da hatten wir eine ähnliche Situation. Da gab es auch eine Riesenüberraschung, die damals geschehen ist. Und in diese Überraschung möchte ich euch gerne hineinnehmen und mit euch die sogenannte Weihnachtsgeschichte lesen, wie sie uns nach Matthäus berichtet wird. Es ist ein etwas längerer Schriftabschnitt, Matthäus Kapitel 2. Aber ich mute euch diesen Abschnitt jetzt einfach mal zu, sodass wir auch vom Text her und gedanklich nochmal da hineingehen können. Matthäus Evangelium, Kapitel 2, und zwar gleich von Anfang an, das heißt von Vers 1 an beginnend. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Da haben wir schon mal diese Überraschung, diesen Überraschungseffekt festgehalten. Der war nicht nur überrascht, der war gar erschrocken. Und nicht nur er, der Herodes, der König, sondern mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen und es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Hohe Priester, Schriftgelehrte, Soldaten, alle mussten herhalten, um zu verhindern, dass Gott Mensch wird. Was willst du mal werden? Wäre Gott gefragt worden, was willst du mal werden? Er hätte gesagt: Nichts will ich werden, nur Mensch will ich werden. Und wir wären wahrscheinlich genauso überrascht gewesen wie dieser Herodes damals, der alles mobilisiert, damit genau das nicht eintreffen kann, dass Gott Mensch wird. Das Volk, die Mütter, die Väter, die Familien mussten leiden, weil ihnen ihre Söhne genommen wurden, weil Gott nicht Mensch werden sollte. Eine traurige Geschichte, wenn wir sie so lesen, diese Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Trostlos, in der Tat, so endet es hier in Vers 18, es war viel Weinen und Wehklagen. Und die Rahel wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Wirklich trostlos. Dieser Gott, der Mensch werden will, bringt so manches in Aufregung. Und dieser Mensch, dieser Neugeborene, dieser angebliche König, war ein Konkurrent für Herodes. Die Weisen, die kamen, wollten ja dieses Kind anbeten. Wo ist dieser neugeborene König? Und ich sage mal, die waren auch noch so dumm und fragen den jetzigen König, wo der neugeborene König ist. Das ist ja ein Hauch von Revolution. Das ist ja mehr als nur ein Konkurrent für diesen Herodes. Und diesen Konkurrenten muss man unterdrücken. Die Macht, die man hat, will man ja schließlich nicht einfach so hergeben. Wir haben das zuletzt ja erlebt. Keiner geht so leicht freiwillig aus dem Kanzleramt. Da bleibe ich drin und da werde ich belzig. Und das verteidige ich. In einer Elefantenrunde oder wie Herodes, indem ich alles mobilisiere. Meine Macht gebe ich so leicht nicht her. Gott wird Mensch. Und eine ganze Welt gerät aus den Fugen. Alles, was bisher wichtig war, wird anscheinend in Frage gestellt durch diesen Neugeborenen. Autorität, Ansehen, gesellschaftlicher Status, Karriere, Titel, alles unwichtig. Herodes schickt Soldaten, um zu verhindern, dass Gott Mensch wird. Und er geht dabei über Leichen. Ich habe mir überlegt, wenn ich die Welt auf den Kopf stellen wollte, dann muss ich nichts anderes als Mensch werden. Wenn ich die Welt auf den Kopf stellen will, muss ich nichts anderes als Mensch werden. Bei Herodes hat diese Menschwerdung Gottes eher negative Assoziationen geweckt. Da war die Angst um die eigene Position, da war vielleicht der Neid, da war Verunsicherung. Das darf nicht sein. Aber diese Menschwerdung Gottes kann auch positive Assoziationen wecken, positive Gefühle auslösen. Da ist plötzlich unsere Sehnsucht nach einem menschlicheren Leben, nach einem menschlicheren Miteinander. All das bekommt neue Hoffnung. Und wir erkennen auch, dass bei diesem Mensch gewordenen Gott keiner von uns irgendetwas Besonderes sein muss. Kein Großer, kein Gelehrter, kein Starker, kein Mächtiger, kein Cooler und schon gar kein Unschuldiger. Nichts Besonderes müssen wir vor diesem Gott sein, nur Mensch. Und das zu realisieren, das entspannt. Also mir geht's zumindest so. Da darf ich vor diesem Gott, der selbst Mensch wurde, ganz einfach Mensch sein, so wie ich bin. Da darf ich meine Masken fallen lassen, meine Fassaden ablegen. Da darf ich ruhig werden. Ich darf einfach Mensch sein. Offen und ehrlich. Darf heimkommen, die Schuhe ausziehen, darf meine Aktentasche in die Ecke stellen und mich auf dem Sofa lümmeln. Mensch sein. Aber was ist denn ein Mensch? Und da spüre ich, dass es mit der Ruhe vielleicht schon wieder bald aus ist. Was ist denn ein Mensch? Mensch werden. Ja, da springe ich ja fast wieder hoch von meinem Sofa. Menschen, Menschenskinder, da gibt es ja eine ganze Menge von Menschen. Da wird mir bewusst, wie viele unterschiedliche Menschen es gibt. Frauen und Männer, dicke und dünne, große und kleine, junge und alte, Verbrechen und Friedensstifter. Da gibt's Linke und Rechte, da gibt's Einheimische und Fremde, da gibt's Introvertierte und Extrovertierte, da gibt's Franken und Bayern, Chaoten und Perfektionisten, Badeurlauber und Bergsteiger. Menschenskinder, was gibt's nicht für viele Menschen? Menschen. Und ich frage mich, welcher von denen ist nun der, der ich werden soll? Mensch werden. Ich bin Schwabe, will nicht Franke werden. Bin's schon ein bisschen. Mein Vater ist gebürtiger Franke. Brauche ich gar nicht mehr werden, bin ich schon ein bisschen. Bin Schwabe, will nicht Bayer werden. Bin ich nicht ein bisschen, nur ganz klein wenig, hab da mal gearbeitet. Mensch werden. Spannend. Gott wird Mensch. Mensch werden. Diese Frage, denke ich, beschäftigt viele von uns, auch von den Altersgruppen her. Da sind die Teenager, die hoffen darauf, dass es auch ein Leben nach der Pubertät gibt. Da gibt es vielleicht die Jugendlichen, die das Leben noch vor sich haben und sich fragen, was werde ich denn jetzt mit meiner Ausbildung? Da gibt es den Erwachsenen, der immer wieder nach neuer Orientierung sucht. Ob er nun in der Midlife-Crisis ist oder nicht. Da gibt es vielleicht aber auch den alten Menschen, der das Ende vor Augen hat und sich auch an dieser Stelle fragt, wie ist das mit dem Menschsein? Wie war das bisher? Was erwartet mich noch? Mensch werden, Mensch sein. Gibt es darauf eine schlüssige, eine befriedigende Antwort? Ich glaube kaum, zumindest zum momentanen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass wir diese Frage nach dem Menschsein hundertprozentig befriedigend klären können. Aber was ich entdecke, ist ein faires Angebot von dem, der damals vor gut 2000 Jahren selbst Mensch wurde. Zur Zeit dieses Königs Herodes. Von dem, der Mensch wurde in Jesus Christus. Und da möchte ich gerne hinschauen und nachvollziehen, wie war das denn mit diesem Mensch gewordenen Gott, mit diesem Jesus, der da geboren wurde. Was ist denn aus ihm geworden? aus diesem Kind? Was willst du mal werden? Was ist aus diesem Kind Jesus geworden? Ein Zimmermann? Mit Sicherheit. Ein Wanderprediger? Irgendwo auch. Aber was ist aus diesem Jesus geworden? Und ich wage die Hypothese und sage und behaupte damit, aus diesem Jesus ist mehr geworden als ein Zimmermann, ist mehr geworden als ein Wanderprediger. Aus diesem Jesus ist ein Hirte geworden. Ein Hirte. Anscheinend steckte das in seinen Genen. Denn David, der Stammvater seiner Familie, war ja auch Hirte auf den Feldern von Bethlehem. Und das Prinzip kennen wir ja. Da hat der Opa schon die Schreinerei und der Vater die Schreinerei, da muss der Sohn das auch übernehmen. Egal wie viele Finger er noch hat. David, der Stammvater, war Hirte. Jesus wird auch Hirte. Dann wird er in die Welt der Hirten hineingeboren in dieser Nacht. Er kriegt etwas mit von diesem Hirtengeruch, eine Prägung. Und später behauptet er sogar selbst von sich, dass er der Hirte ist. Ich bin der gute Hirte, sagt er im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Und er grenzt sich an dieser Stelle ab von den bösen Hirten, die immer nur ihren eigenen Gewinn im Sinn haben und nicht so sehr das Wohl ihrer Schafe. Und dieser eine gute Hirte, Jesus Christus, lädt später auch seine Freunde ein, selbst Hirte zu werden. Wenn er zu einem seiner dicksten Freunde sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, dann sagt er auch uns das. Das heißt ja nichts anderes als, werde Hirte. Und ich glaube, dass darin der Schlüssel zur Beantwortung der Frage nach dem Menschwerden und nach dem Menschsein Gottes in Jesus Christus liegt. Menschwerden heißt nichts anderes als guter Hirte werden. Menschsein heißt nichts anderes als guter Hirte sein. Letzten Endes guter Hirte sein. Jemand sein, der hütet und schützt. Jemand sein, der pflegt, der sich kümmert, der seine Schafe kennt. Jemand sein, der zeigt, wo die grüne Wiese ist, die klare Quelle, in der ich meinen Lebenshunger und Durst stillen kann. Auch jemand sein, der so viel Raum gewährt, dass andere wachsen können, ohne eingeengt zu sein, ohne Angst zu haben. Jemand sein, der begleitet, der da ist, der trägt, der ermutigt, der auch das Verirrte, Verlorene wieder sucht. Jemand sein, der auch mal ein klares Wort spricht und auch mal warnt, auf Gefahren aufmerksam macht. Jemand sein, der Gutes tut. Hirte sein. Mensch sein. Ich denke, wenn wir uns Gedanken machen über das Weihnachtsgeschehen, dann sollte dieser Aspekt nicht zu kurz kommen. Hirte sein. Ich glaube, dass Gott uns durch sein Menschwerden sagen möchte, sei auch du einfach Mensch und werde Hirte. Und wenn du Hirte wirst, dann wirst du auch wieder Mensch. Da, wo du vielleicht zu einer Nummer degradiert wurdest oder wo du vielleicht auch zu einem funktionierenden Etwas mutiert bist, genau da darfst du wieder Mensch werden. Oder da, wo dein Sinnen und dein Trachten danach ausgerichtet ist, vielleicht Geld und Macht anzuhäufen, genau da darfst du wieder Mensch werden. Oder wo du dich in Aktivitäten verstrickst, wo du überall meinst, dabei sein zu müssen, um bloß nichts zu verpassen, genau da darfst du wieder Mensch werden. Aber auch da, wo du versuchst, immer alles perfekt und fehlerlos zu machen, weil du auf der Suche nach Anerkennung bist, auf der Suche nach Anerkennung durch Leistung und Erfolg, genau da darfst du Mensch werden. Und auch da, wo du versuchst, deine fromme Fassade zu wahren, deine Zweifel ins Regal zu stellen, da darfst du wieder Mensch werden. Wenn ich dieses Weihnachtsgeschehen durchdenke, auf diesen Aspekt hin auch hinterfrage, dann prägt sich bei mir ein gewisses Slogan, ein gewisses Motto ein. In ein paar wenige Worte gepresst, könnten wir formulieren: Mach's wie Gott. Mach's wie Gott und werde Mensch. Mach's wie Gott und werde Mensch. Werde Mensch und werde Hirte, so wie Jesus Christus. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist die Frage, ja, und wie werde ich denn jetzt Hirte? Ich möchte die Frage im Bild bleibend ganz kurz beantworten. Ich werde dadurch Hirte, indem ich aufhöre, Schaf zu sein. Ich werde Hirte, indem ich aufhöre, Schaf zu sein. Du darfst tatsächlich aufhören, treu, doof, denen hinterherzutrotten, die dir immer meinen, sagen zu müssen, wo es lang geht. Den Werbegurus, den Heizdeckenverkäufern, den Gesundheitsaposteln, den Weltverbesserern, den Geldversprechern, wem rennen wir da nicht alles hinterher, bloß weil sie uns ein halbes Pfund Butter versprechen? Wir dürfen aufhören, Schaf zu sein. Wir dürfen eigene Wege gehen. Wir dürfen auch aufhören, stumm und passiv dazusitzen und alles mit uns machen zu lassen. Einer, der Hirte wird, der übernimmt Verantwortung und Aufgaben und merkt, dass er wertvoll ist in dieser Aufgabe. Mach's wie Gott und werde Mensch. Mach's wie Jesus und werde Hirte. Hirte für die Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben. Kinder, Familienangehörige, Eltern, Nachbarn, Freunde, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Gemeindeglieder, Geschwister. Werde Hirte. Zuletzt aber auch für dich selbst. Werde Hirte auch für dich selbst. Ein Vorbild für einen solchen Hirten finden wir im Alten Testament. Ein sehr bekanntes Bibelwort, der Psalm 23. Und den möchte ich gerne nochmal lesen nach einer etwas moderneren Übertragung, Neues Leben. Psalm 23, 1 bis 6. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Ein solcher Hirte möchte ich gerne auch sein. Für mich, aber auch für die Menschen, die für mich wertvoll sind. Für Menschen, die mir anvertraut sind. Mensch sein, Hirte sein. Ich denke, dass darin eine große Herausforderung liegt und dass darin vielleicht auch ein bisschen Spannung verborgen ist. Die möchte ich aber nicht auflösen, sondern ganz einfach auch in unsere Gespräche verlagern. Ich denke, das ist gut, wenn wir die Möglichkeit haben, auch darüber noch zu reden und nachzudenken. Mach's wie Gott und werde Mensch. Mach's wie Jesus und werde Hirte. Amen.